Dies mein Hut, so rot ist mein Blut, so lang wie ich lebe, ich bin tut mein es gut. So rund ist mein Hut, so rot ist mein Blut, so lang wie ich lebe, ich bin tut mein es gut. Mit meinem schwarzen Gaul, so lang wie ich red, ich bin schlobig nie drauf. So reit ich zu Haus mit meinem schwarzen Gaul, so lang wie ich red, ich bin schlobig nie drauf. Zwei, drei Pässe, ich hab schwarzer Käse, so lang wie ich ledig bin, hab ich zu essen. Ich hab zwei, drei Pässe, ich hab schwarzer Käse, so lang wie ich ledig bin, hab ich zu essen. So reit ich zu Haus mit meinem schwarzen Gaul, so lang wie ich lebe, ich bin schlobig nie drauf. So reit ich zu Haus mit meinem schwarzen Gaul.